A. Übung 6. Interview. Herr Meier und seine Familie. Was ist richtig? Hören Sie das Interview mit Herrn Meier und kreuzen Sie im Buch an. Wie heißen Sie? Ich heiße Meier. Woher kommen Sie, Herr Meier? Ich komme aus Russland. Seit wann leben Sie in Deutschland? Ich lebe seit Juni 1999 in Deutschland. Wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname ist Heinrich. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin seit 2003 verheiratet. Wie heißt Ihre Frau? Meine Frau heißt Tanja. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben zwei Kinder. Wie heißen Ihre Kinder? Unsere Kinder heißen Martin und Julia. Haben Sie Hobbys? Ja, ich spiele gerne Fußball.